Fiat dalle foglie andrai in cielo. Uso il gratis e non si fa. O tapparo, tu fai le mie prime. Tutto che poi te e tu che scrive. O tapparo, tu fai le mie prime. Die Front der Einheit wird neu gestehen. Und hat mal uns zu feinen getrieben. So wird es heute im Blut geschrieben. Und hat mal uns zu feinen getrieben. Brother!